für mich die Welt bedeuten. Lagen ferner Stadt aus seinem Feld. Kaum zu glauben, dass sie stehen, werden wüten Winde wehen. Denn es ist nur mein Wunsch, dass sie zusammenhält. Die Zuflucht, die ich suche, ist gegeben. In einem schäbigen Verschlag aus Lindenholz. Und wenn die Bauern auch riskieren, ich könnte mich drüber amüsieren. Sie graben tiefen Sack nach Scham und finden Stolz. Nicht dein alter Ego, zerreißt sich zusammen. Das ist nicht dein alter Ego, zerreißt sich zusammen. Amüsier dich jetzt neu. Rotwein daheim, amüsier dich jetzt neu. Morschabern verborgen, strahlen wie angereicherte Sudan. Das Leuchten fasziniert, auch wenn man später dran krepiert. Deshalb darf niemand vom Refugium erfahren.